strage ormi non ci ho voglio parlarti non ci ho voglio parlar Svegliatevi nel cuore, pugnate m'appesa a far d'un tradito a spravendetta svegliatevi svegliatevi nel cuore puri un'alma appesa a far d'un tradito a spravendetta svegliatevi svegliatevi svegliatevi nel cuore puri un'alma appesa svegliatevi nel cuore puri un'alma appesa a far d'un traditor, un traditor, a spravendetta, a far d'un traditor, a far d'un traditor, un traditor, a spravendetta. Thank you. Oh,

Thank you. passioni del cuore s'assondano in placido oblio. Mi ferve soltanto l'amore dell'uomo, l'amore di Dio. wasam Westenertan, mir bringt es nicht bei, als Kinder steht in allen. Den Leben des Hundes, so wie neu. Thank you. io. Or tu, Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai. Canta il tesoro, canta il tesoro. Oceane separa Tieno a leone in miseria

Thank you. viso per mi susciam si dal di li fischen fram o willst du meine vertran dann franchen an san mir susam rasch die belle Dieses Zeichen dir, dann machst du mein Herz sehen. Selber nicht, die Fessung halte ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die achten Häufchen bei mir, ich finde es gibt so viel Papier. Ich trau die Fäder selten ein, kommt am Ende den Bein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne tut und sich bei Nacht, was man so nennt. Lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Dank dir, Champagne ist hier, auch häufig kankaliert. Jetzt an Kosen küssen, mit allem diesem Süß. gar nicht gleich vergessen, das feine Vaterland. Voilà! Thank you.